In den Jahren 2006/07 schlossen 68% der alterstypischen Bevölkerung einen beruflichen Bildungsgang ab, davon 23% in den Kernberufen wissensintensiver Branchen. Dieser Anteil ist etwas höher als derjenige der in wissensintensiven Berufen tätigen Erwerbstätigen, rund 7 von 37 Millionen Erwerbstätigen, also 19%. 15,2% der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren waren 2007 ungelernt, hatten also keinen bzw. noch keinen beruflichen Abschluss. Das Risiko, keinen Abschluss zu erwerben, ist am unteren Ende der Skala naturgemäß am höchsten. Siehe Tabelle 3.3. Auch der bloße Hauptschulabschluss birgt ein erhebliches Risiko, am Ende ohne beruflichen Abschluss dazustehen. Und den jungen Erwachsenen ohne Schulabschluss droht unweigerlich das Dasein als ungelernte Arbeitskraft. Diese Entwicklung ist besonders beunruhigend, weil seit Ende der 80er Jahre die Arbeitslosenquoten der Geringqualifizierten stark steigen. Im Jahre 2005 lagen sie bei 26% und waren damit fast dreimal so hoch wie bei denen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Es ist bereits jetzt absehbar, dass diese jungen Menschen künftig den harten Kern der von Transfers abhängigen Bevölkerung bilden werden. Fassen wir zusammen. In der Hochschulbildung hat Deutschland, jedenfalls bei den MINT-Fächern, seinen Vorsprung beim Humankapital verloren. Bei der beruflichen Bildung scheint es ihn noch zu haben. Deutschland wird wegen der Qualität seiner beruflichen Bildung weltweit geschätzt und schreibt sich hier besondere Stärken zu. Es könnte sein, dass hier Vorsprünge in der Humankapitalbildung kompensiert werden, die bei der akademischen Ausbildung verloren gehen. Eine Analyse der Arbeitsproduktivität in jüngerer Zeit legt allerdings die Vermutung nahe, dass sich die Arbeitsproduktivität in Deutschland, sektoral bereinigt, ungünstiger entwickelt als in vergleichbaren Industriestaaten. Zerlegt man das sektorale Wachstum der Arbeitsproduktivität in die Faktoren Humankapital, Sachkapital und Multifaktorproduktivität, so zeigt sich, dass Deutschland bei der Produktivitätssteigerung des Humankapitals und der Multifaktorproduktivität seit Mitte der 90er Jahre eher schlecht abschneidet. Das kann seine Ursachen in der Qualität des Humankapitals haben, muss es aber nicht. Auf jeden Fall ist dies keine erfreuliche Indikation. Klagen über die Qualität der Lehrstellenbewerber sind immer wieder zu hören, aber es ist schwer auszumachen, welches Gewicht ihnen zukommt. Die Ausbildungsumfragen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, zur Ausbildungsreife der Bewerber geben hier einigen Aufschluss. Tabelle 3.4. Seit 2006 wird das Ausdrucksvermögen zwar etwas seltener bemängelt, die elementaren Rechenfertigkeiten, die Umgangsformen und die Belastbarkeit lassen aber weiter zu wünschen übrig. Die BASF AG untersucht seit 1975 die Rechtschreib- und elementaren Rechenkenntnisse ihrer Ausbildungsplatzbewerber und hat über all die Jahre die gleichen Tests verwendet. Dabei hat sich ein stetiger und im Laufe der Zeit erheblicher Leistungsrückgang gezeigt. Tabelle 3.5. In die Testauswertung wurden nur Bewerber einbezogen, die ihre gesamte Schulzeit an einer deutschen Schule verbracht hatten. Erläuternd heißt es dazu, Zitat, bezüglich der Rechenkenntnisse ist die Nutzung von Taschenrechnern zwar eine praktische Angelegenheit, die Regelkenntnisse, die ja alle einmal erworben haben, gehen aber mangels Anwendung verloren. Ebenso scheint es sich mit dem Transfervermögen zwischen dem beim elementaren Rechnen doch recht überschaubaren Zahlenraum und der konkreten Anwendung im Alltag zu verhalten. Die deutsche Sprache zählt ja doch zu den schwierigeren, weshalb unter lernpsychologischen Gesichtspunkten eine multimodale, möglichst viele Sinne und Verhaltensanteile beinhaltende Methode des Erwerbs den größten Erfolg verspricht. Tatsächlich dürfte aber sowohl die Sprechaktivität durch vorwiegend konsumatorische Haltungen als auch die Leseaktivität durch audiovisuelle Medien stark vernachlässigt sein. Zudem scheinen Sorgfalt und Akribie, wie sie beim Erstellen und Gestalten von Texten ja durchaus notwendig sind, in unserer Zeit in den Hintergrund getreten zu sein. Man analysiere einmal Tageszeitungen unter diesem Gesichtspunkt. Zitat Ende. Es spricht viel dafür, die Ergebnisse dieser Langzeituntersuchung als repräsentativ für ganz Deutschland anzusehen, denn sie bestätigen die Erfahrungen zahlreicher älterer Lehrer. Deutschland hat also in den MINT-Fächern seinen Vorsprung verloren. Und die deutschen Schulen stellen nicht so viele geeignete Abiturienten bereit, dass der Standard der besseren OECD-Staaten wieder erreicht werden könnte. Darüber hinaus weisen die schulischen Leistungen der Haupt- und Realschüler große Mängel auf und sind in den letzten 35 Jahren kontinuierlich gesunken. Von einem leistungsfähigen Bildungssystem kann also keine Rede sein, denn dieses müsste erreichen, dass der Anteil der Schüler bzw. Absolventen mit Spitzenkompetenz möglichst hoch ist, da diese allein den wissenschaftlich-technischen Fortschritt vorantreiben, mit sehr geringen oder gänzlich fehlenden Kenntnissen möglichst niedrig ist, weil es für diese immer weniger Arbeitsplätze geben wird.